Gepäck versorgen. Übung 8b. Hören Sie und notieren Sie die Antworten. Guten Abend. Wir möchten ein Doppelzimmer mit Bad. Doppelzimmer? Ja, wir haben noch ein Doppelzimmer mit Bad. Wie viel kostet das Zimmer? 58 Euro pro Nacht. Gut, wir nehmen es. Wir haben ein Auto. Haben Sie eine Garage? Nein, aber wir haben einen Parkplatz vor dem Hotel. Vor dem Hotel. Gut. Und das Gepäck? Sie haben noch Koffer? Ja, im Auto. Wir holen das Gepäck und bringen es aufs Zimmer.